Erster danach starb der König der Ammoniter. Sein Sohn Hanun wurde der neue König. Zweiter David wollte freundlich zu Hanun sein. Er schickte Boten, um Hanun zu trösten. Die Boten kamen in das Land der Ammoniter. Dritter, die Anführer der Ammoniter glaubten David nicht. Sie dachten, David will die Stadt nur ausspionieren. Er will die Stadt später zerstören. Vierter, Hanun nahm Davids Diener fest. Er schnitt ihnen den halben Bart ab. Er schnitt ihre Kleider kurz. Dann schickte er sie weg. Fünfter, David hörte davon. Die Männer schämten sich sehr. David sagte, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist. Sechster, die Ammoniter merkten, David ist jetzt ihr Feind. Sie kauften viele tausend Soldaten von den Aramäern. Auch andere Könige halfen ihnen. Siebter, David hörte von der Armee. Er schickte Job und alle starken Soldaten los. Achter, die Ammoniter standen vor ihrem Stadttor. Die Aramäer standen allein auf dem freien Feld. Neunter, Job sah Feinde vor und hinter sich. Er wählte die besten Soldaten aus Israel aus. Er stellte sie gegen die Aramäer auf. Zehnter, die anderen Soldaten gab er seinem Bruder Abishai. Abishai sollte gegen die Ammoniter kämpfen. Elfter, Job sagte, wenn die Aramäer zu stark sind, hilf mir. Wenn die Ammoniter zu stark sind, helfe ich dir. Zwölfter, sei stark für unser Volk. Wir kämpfen für die Städte Gottes. Gott wird tun, was er will. Dreizehnter, Job griff die Aramäer an. Die Aramäer bekamen Angst und liefen weg. Vierzehnter, die Ammoniter sahen das. Sie liefen vor Abishai weg in die Stadt. Job ging zurück nach Jerusalem. Fünfzehnter, die Aramäer sahen ihre Niederlage. Sie sammelten sich wieder für einen neuen Kampf. Sechzehnter, König Hadadeser schickte noch mehr Aramäer. Schobach war ihr Anführer. Sie kamen nach Helam. Siebzehnter, David hörte das. Er sammelte ganz Israel. Er ging über den Jordan nach Helam. Dort gab es eine Schlacht. Achtzehnter, die Aramäer liefen wieder vor Israel weg. David tötete viele Soldaten und Wagenlenker. Auch der Anführer Schobach starb dort. Neunzehnter, die anderen Könige sahen den Sieg von Israel. Sie machten Frieden mit Israel. Die Aramäer halfen den Ammonitern nicht mehr.